Kundgabe 2316. Empfangen am 28.04.1942. Größe der Schuld der Menschen erkannte Jesus Christus. Die Größe eurer Schuld Gott gegenüber könnt ihr Menschen nicht ermessen. Und daher ist euch auch das Erlösungswerk Christi nicht in seiner ganzen Bedeutung klarzumachen, bevor ihr nicht in geistiges Wissen eingedrungen seid. Und deshalb ist auch der Ablehnungswille oft so stark, weil der Erlösungsgedanke nicht vereinbar ist mit dem Freiheitsgefühl, das im Menschen stark entwickelt ist. Also erkennt die Gebundenheit seines Willens nicht an, solange ihm das Wissen darüber fehlt. Folglich auch nicht den, der ihn aus der Gebundenheit erlöste, weil er den gebundenen Zustand auf Erden nicht als Qual empfindet, da er doch freien Willen hat. Er weiß es nicht, dass er sich aus diesem gebundenen Zustand ewige Zeiten hindurch nicht befreien könnte, wenn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuze nicht das Erlösungswerk für ihn vollbracht hätte. Er weiß nicht um die Macht des Bösen, der großen Einfluss hat auf seinen Willen, solange er auf Erden weilt, und dass er, trotzdem sein Wille frei ist, diesem Einfluss verfällt, weil er selbst zu schwach ist, um Widerstand entgegensetzen zu können. Und er weiß nicht um die Auswirkung, um die entsetzlichen Folgen eines Versagens dieses freien Willens. Er weiß es nicht, dass der Widersacher ihn wieder in Ketten schlägt, Ewigkeiten hindurch, und dass er in unerträglicher Qual schmachten muss im Jenseits, wenn er das einstige Unrecht gegen Gott selbst abbüßen müsste, denn er weiß nicht um die Größe seiner Schuld. Jesus Christus aber erkannte diese als Mensch, das heißt, der Mensch Jesus war durch seinen Lebenswandel in Liebe eingedrungen in das tiefste Wissen um den Urzustand alles Wesenhaften, um seine übergroße Verfehlung und dessen Auswirkung, dass er erkannte den schwachen Willen des Menschen und dessen Widerstandslosigkeit dem Feind seiner Seele gegenüber. Und er wollte den Menschen verhelfen zu einem starken Willen, der den Versuchungen des Feindes standhält und die Zeit seines Erdenwandels nützen kann zur endgültigen Freiwerdung von ihm und seiner Gewalt, das heißt seinem Einfluss. Und um diese verstärkte Willenskraft für die Menschen zu erkaufen, gab er sein Leben hin am Kreuz. Sein Blut war der Kaufpreis, der den Menschen Erlösung bringen sollte aus größter Not, die er in seiner Vollkommenheit wohl übersah und daher von jedem einzelnen Menschen abwenden wollte. Seine übergroße Liebe wollte das Leid der unerlösten Seelen im Jenseits verringern, denn er wusste, dass kein Mensch aus eigener Kraft sich auf Erden freimachen konnte von der entsetzlichen Schuld, die das Wesen auf sich geladen hatte, durch seinen Abfall von Gott. Das Erkennen dieser Schuld trieb seinen Willen zur äußersten Betätigung an, und er vollbrachte ein Werk, das nie ein Mensch zuvor auszuführen bereit war, weil dies tiefste Liebe erforderte und das auch nie ein Mensch zuvor auszuführen fähig war. Denn es setzte dieses Erlösungswerk eine ungeheure Willenskraft voraus, die der Mensch Jesus durch sein Wirken in Liebe und seinen Lebenswandel zur höchsten Entfaltung brachte. Und an diesem Erlösungswerk sollte die ganze Menschheit Anteil haben. Er starb nicht nur für eine Generation, sondern für alle Menschen, die als unerlöste Wesen den Gang durch das Erdenleben gehen müssen, um endgültig frei zu werden. Doch die Bereitwilligkeit, sich erlösen zu lassen, muss vorausgehen, um auch der Segnungen des Erlösungswerkes teilhaftig werden zu können. Es muss der Mensch das Erlösungswerk sowohl als auch den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, anerkennen, will er zu denen gehören, von denen die entsetzliche Schuld gegen Gott genommen wurde durch Jesus Christus, der sich selbst als Sühne hingab, um die Sündenschuld aller Wesen zu verringern und ihnen Erlösung zu bringen. Amen.